Drogen sind schon lange in Verruf geraten. Ihr Missbrauch hat zu Kriminalität und Sucht geführt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Drogen können den Zugang zu religiösen Erfahrungen öffnen. Und darum geht es in unserer heutigen Sendung. Experimentieren mit Gott, Drogen und religiöse Erfahrung. Ezzelino von Wedel spricht mit dem österreichischen Religionsgeschichtler Adolf Holl. Herr Holl, wenn man heute etwas über Drogen hört oder liest, dann geht es immer um Sucht, es geht um Kriminalität, es geht um Todesfälle, es geht um Gefahr, um etwas ganz Schreckliches, was man ausrotten und bekämpfen muss. Es gibt aber einen Aspekt von Drogen, der dabei meistens untergeht, nämlich, dass es immer Menschen gegeben hat, die mit Hilfe von Drogen religiöse Erfahrungen gemacht haben. Und vor allem unter dem Einfluss von Drogen wie Mescalin, LSD, also das, was man halluzinogene Drogen nennt. In den 70er Jahren gab es ja einen Drogenapostel, das war Timothy Leary, von dem ich meine, dass man ihn nicht besonders ernst nehmen kann. Aber es gibt Leute mit mehr Gewicht, die Kronzeugen dafür sind, dass man mithilfe dieser Drogen religiöse Erfahrungen machen kann. Ich denke an Huxley. Ich denke auch an Ernst Jünger, der ein sehr schönes Buch über Drogen geschrieben hat. Ich denke an den amerikanischen Zen-Spezialisten Alan Watts, der auch eine Menge darüber geschrieben hat. Meine Frage an Sie, halten Sie es für möglich, dass es so etwas wie religiöse Erfahrungen mithilfe von Drogen überhaupt gibt? Ja, selbstverständlich. Das ist ja wissenschaftlich längst klar. Da gibt es also Untersuchungen, inwiefern sich also außeralltägliche Erfahrungen mit und ohne Drogen in den, was ich jetzt 3500 bekannten Kulturen, das sind meist also Traditionalgesellschaften, sogenannte Wilde, also Pflanzerinnen, Wildbeuter, Hackbauern und solche, wie weit sich also solche Drogen Erfahrungen und Drogenkulturen in diesen Zivilisationen finden, und man ist darauf gekommen, dass sie etwa in 80% der Fällen nachweisbar sind. Das heißt, es ist ein anthropologisches Universal, wenn ich das mal ein bisschen komplizierter sagen darf. Die Erfahrungswünsche, die Zugänge zu anderen Wirklichkeiten als denen des Alltags gehören zu den menschlichen Grundbedürfnissen, kann man vielleicht ein bisschen pathetisch sagen. Also das ist einmal der erste Akt, und wenn man das auslässt, dann versäumt man etwas. Zweitens wollte ich schon hinzufügen, dass die Verunglimpfung der Droge selbstverständlich im Sinne der Obrigkeiten liegt, der modernen staatlichen Obrigkeiten, die ja ihre Bürgerinnen und Bürger auf eine nie dagewesene Form kontrollieren heute, und da braucht man gar nicht vom großen Bruder, da braucht man nur den Alltag sehen. Und die Droge ist nun auch allerdings die Reise in einen Bereich, der nun wirklich unkontrollierbar ist. Außerdem haben natürlich die Gesundheitsbehörden ein Interesse, arme Teufel, denen die Drogen zum Schicksal geworden sind, nicht kostenintensiv pflegen zu müssen. Das sind einmal die ersten Dinge. Das, religiös, wie weit man das religiös nennen soll, das ist eine Frage der Etikettierung. Nicht, mein Gott, von Religion in diesem Sinn, wie wir es heute verwenden, spricht man erst seit 200 Jahren, seit der Aufklärung, und da kann man noch viel darüber reden. Ich würde einfach meinen, dass diese Erlebniswelten, von denen ja offenbar die Rede heute mit uns gehen soll, dass diese Erlebniswelten wichtig sind, interessant sind, und deren Ausbleiben, sage ich jetzt mal ganz schlankweg, den Menschen unglücklich zurücklässt. Es gibt ja eine grundlegende Erfahrung, die sich durch alle diese Berichte über Drogenerlebnisse hindurchzieht. Ich wähle jetzt eine aus unter verschiedenen anderen, die man auch immer wieder finden kann. Das ist nämlich ein anderes Ich-Erlebnis, dass man normalerweise sein Ich erlebt als eine isolierte Monade, die sozusagen in die Welt hineinkommt und der Welt gegenübersteht. Und demgegenüber kann man im Rausch erleben, dass das Ich ein Energiezentrum ist, was aber sozusagen mit allen anderen Energiezentren und letztlich mit der Energie schlechthin verbunden ist. Dass das Ich sich als ein Teil eines großen Ganzen erlebt. Und dass man also gleichzeitig sich selbst als Individualität erlebt und andererseits aber auch als Teil des großen Ganzen, sodass einige sogar sagen, ich bin Gott in der Droge, ich bin das Ganze und bin gleichzeitig ich. Das muss doch in einem kulturellen und religiösen Zusammenhang, wo Gott und Welt immer unterschieden werden und als sich gegenüberstehend betrachtet werden, doch eigentlich auch anstößig sein. Ja, selbstverständlich. Ich würde zunächst mal darauf sagen, dass man ja vielleicht auch darauf achten sollte, von welchem Ich man gerade redet. Nicht? Also wir reden jetzt sozusagen von unserem europäischen, nordamerikanischen Ich, also sozusagen vom Ich des freien Westens, wie man gerne nicht uns unsere Hemisphäre bezeichnet. Und dieses Ich ist in der Tat nach einem unglaublichen Disziplinierungsprozess und Zurichtungsprozess, einem sehr brutalen Prozess, der halt seine paar hundert Jahre gedauert hat, nicht? Und der, wenn man will, hat er begonnen mit der Einführung der Uhren, oder man kann noch früher zurückgehen mit dem Theater und mit der Philosophie im alten Griechenland. Dieses Ich ist in der Tat abgegrenzt gegenüber dem Nicht-Ich. Es ist keineswegs ausgemacht, dass dieses Ich sozusagen zum Menschen gehört, sondern das ist eine ganz bestimmte kulturelle Eigenart und insofern auch ein krankmachender Faktor. Ich will das illustrieren an der Geschichte eines deutschen Nervenarztes. Er publiziert unter dem Namen Wolf, ich glaube, er sitzt in Hannover jetzt. Und der ist freiwillig nach Vietnam während des Krieges gegangen, als Nervenarzt. Und nach einigen Wochen hat er eigentlich seine Kollegen gefragt in der Klinik, wo habt ihr eigentlich eure Schizophrenen? Und die haben eigentlich gesagt, ja, die haben wir nicht. Dann lernte er allmählich die Sprache und kam drauf, dass diese Sprache, übrigens nicht nur das Vietnamesische, auch das Koreanische, Japanische, dass diese Sprachen dieses emphatische Ich gar nicht kennen. Die hängen irgendwelche Sachen an. Und je nachdem, ob er jetzt redet mit seiner Frau oder mit seinem Großvater oder einem Straßenpassanten, fügt er eine andere Silbe an, die jedes Mal Ich ist, aber es ist ein soziales Ich. Und dementsprechend kann er diese schmerzliche Ich-Spaltung, diese Dissoziationsgeschichten gar nicht haben, weil er hat dieses Ich gar nicht, das schizophren werden könnte. Also insofern muss man schon einmal aufpassen, wovon man spricht. Wenn wir aber jetzt von unserem westlichen Ich reden, dann ist es natürlich ein Ich, das hervorragend geeignet ist, Geschäfte zu machen, Kolonien zu gründen, Mathematik zu betreiben, also Kausalitäten zu setzen, naturwissenschaftlich zu arbeiten, technisch zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es auch ein Ich, das sich in der eigenen Haut nicht sehr wohl fühlt. Es ist eine Belastung. Und wenn jetzt diesem Ich sozusagen angeboten wird, sich zu entgrenzen, dann wird es sich zunächst einmal ganz, ganz, ganz stark zusammenziehen und dagegen protestieren. Es wird ängstlich sein. Denn damit verliert es ja das, was es zu sich selber macht. Das ist ganz eine klare Sache. Und insofern wird die Droge natürlich als Bedrohung empfunden. Jetzt entstehen für mich zwei wichtige Fragen. Wenn man also einmal die Erfahrungswelt der Drogen nimmt und andererseits die Erfahrungswelt des Ich, des westlichen Ich, dann klingt das, was Sie gesagt haben, so, als ob das westliche Ich sozusagen ein entfremdetes Ich wäre, während man in der Erfahrung des entgrenzten Ich sozusagen zum eigentlichen Menschsein zurückkehrt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, eine Religion wie die christliche, die ja auch sehr stark das Ich betont, nämlich auch das Ich Gottes als dem Ich des Menschen gegenüberstehend, wäre dann der religiöse Überbau über ein entfremdetes Gefühl schlechthin? Ja, zum Zweiten darf ich Ihnen schon sagen, das glaube ich schon. Diese Auffassung, dass drüben oder droben der Gott ist und herüben oder herunten der Mensch und dann gibt es eventuell Vermittlungsträger, nicht Engel oder auch Geistliche, das ist ja dann je nachdem, das ist eine durchaus provinzielle Vorstellung. Also wenn man jetzt die Welt in große Provinzen einteilt, zum Beispiel in europäischen und asiatischen, so ist diese Apartheid Gottes ist für den Asiaten vollständig unverständlich, auch heute noch, das begreift er nicht, wie man das so trennen kann. Und dann natürlich dann der Asiate, die Verschmelzungserlebnisse, dieses Einswerden mit dem Brahman zum Beispiel, als höchst wünschenswert empfindet, ist in dem Zusammenhang auch dann ein bisschen klarer zu machen. Außerdem ist in den wirklich also ausgearbeiteten asiatischen, also indischen, südasiatischen Traditionen, mittelalterlichen Spekulationen, sind bereits also längst die Fragen, ob es einen Gott gibt oder nicht, also diese Kinderfragen sozusagen, längst ausgearbeitet und als irrelevant erkannt. Zugunsten von? Ja, zugunsten eben eines Allprinzips, in dem das einzelne Subjekt dann, in Gottes Namen sagen wir halt Subjekt dazu, wünschenswerterweise aufgehen kann, ohne sich deswegen unbedingt zu verlieren. Das sind also diese Alternativen, verschmelzen oder nicht verschmelzen, diese Alternativen stellen sich also in dieser anspruchsvollen Spekulation dann schon nicht mehr. Während wir natürlich in unserer Identitätsgeschichte, wir müssen das so machen, wir müssen diesen Gottesbegriff haben und insofern sind wir natürlich problematisiert. Ich würde also nicht zu Ihrer ersten Frage sagen, würde nicht meinen, dass es das menschliche Wesen überhaupt gibt. Ich würde nur sagen, im Vergleich zu kulturellen Erscheinungen, wie sie also wirklich lang vor dem Europäischen vorhanden waren und eigentlich recht gut funktioniert haben, nämlich zum Beispiel die Wildbeutegesellschaften haben eine ganze Million Jahre funktioniert, gar nicht so schlecht, dann muss ich sagen, dass wir etwas verloren haben, nämlich die Befähigung, unser Ich-Bewusstsein, unser Identitätsgefühl zumindest gelegentlich mal an den Nagel zu hängen. Wenn wir das nicht, und ich habe das nochmal gesagt, sage es gerne ein zweites Mal, wenn uns das nicht gestattet wird, wenn wir es verlernt haben, dann haben wir das Gefühl eines Verlustes. Das glaube ich schon. Das Ich-Gefühl ab und zu an den Nagel zu hängen, wie macht man das? Also wir reden ja heute über Drogen. Die Frage, es ist eine alte Frage, ist ja die, ob der Genuss von Drogen überhaupt ein legitimer ist. Denn es gibt ja einen moralischen Einwand gegen die Drogen, der ungefähr so lautet, das wäre sozusagen Neszen, also dass man mithilfe, ohne Anstrengung, ohne den langen, schwierigen Weg der Meditation oder anderer geistlicher Übungen, einfach indem man was in den Mund schiebt und das herunterschluckt, auf die billigste Weise den Eintritt in einen Bereich sich erkauft, den andere Leute sich durch jahrelange Übungen erkämpfen. Die Frage ist, ist es legitim, mit Hilfe von Drogen dahin zu kommen? Ja, die Frage der Legitimität, das müssen Sie dann einem Polizisten stellen oder einem Untersuchungsrichter, das interessiert mich nicht, aber ich sage gern, was ich mir dazu denke. Ich glaube an und für sich kaum an Abkürzungen. Wenn ich mir also die wirklich ausführlichen und anstrengenden Weisheitswege, speziell in Asien, wo sie doch noch gelegentlich zumindest praktiziert werden, wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich einfach durchgehend die Auffassung, die Erfahrung, dass das Erlangen des, mein Gott, wie man sagt man heute dann, Erleuchtung, Nirvana, Vollkommenheit, Vollendung, geistliche Hochzeit, Unio Mystica, da gibt es verschiedene Ausdrücke und Benennungen, aber es ist sozusagen der wirkliche Seelenfriede, die wirkliche Ruhe, die wirkliche Unerschütterlichkeit, dass jedenfalls alle Wege und Weisen, dorthin zu gelangen, umständlich, anstrengend und lang dauernd sind. Das ist eigentlich überall zu sehen, auch in der anspruchsvollen europäischen Tradition. Sei es jetzt so die deutsche Mystik zum Beispiel, seien es jetzt das auch die neuzeitlichen, frühneuzeitlichen Sachen bei den Pietisten oder in der französischen katholischen Mystik. Das alles dauert ein Weilchen, das dauert länger, es kann ein Leben lang dauern. Das steht eigentlich immer wieder geschrieben. Und wenn ich zum Beispiel an einen mir bekannten indischen, also eigentlich ist er von Wien gebürtig und ist dann in Indien ein Mönch geworden, das ist mittlerweile auch ein Professor für Anthropology in Amerika, der jeden Tag seine 2 Stunden meditiert, um zweierlei zu üben. Erstens, sich nicht mit seinem Körper zu identifizieren und zweitens, sich nicht mit seinem Bewusstsein zu identifizieren. Und das macht er schon seit 30 Jahren, macht es immer noch. Dann würde ich sagen, dass das schnelle Einwerfen irgendeines Mittels natürlich sicher nicht das bringen kann, was diese anspruchsvollen, anstrengenden Weisheitswege bringen. Es kann natürlich etwas passieren, was auch in der Literatur, in der geistlichen Literatur, es kann sozusagen ein Flash passieren, also und zwar ohne Droge, dass du sozusagen diese Verschmelzung von Ich und Nicht-Ich erlebst, sozusagen ohne Anstrengung. Das dauert eine halbe Stunde und dann ist es vorbei und du weißt nicht, wie du da wieder hineinkommen kannst. Aber ich würde sagen, sich zu erwarten von einer Droge oder wie es heute ja sehr oft praktiziert wird, von Drogenmixturen, sozusagen das Glück zu erringen, das ist sicher eine Täuschung, ganz sicher. Trotzdem, wenn ich zum Beispiel mal Aldous Huxley zum Beispiel nehme, der hat einige Jahre lang meditiert. Er hat in den 40er Jahren in Kalifornien einen indischen Guru kennengelernt und hat mit dem Meditationsübungen gemacht. Wie es überhaupt Huxley ja eine interessante Entwicklung durchgemacht hat, von einem skeptischen Intellektuellen voller Ironie und auch ziemlich einer etwas neurotisierten Sexualität. Es gibt eigentlich kein Buch von ihm, in dem nicht irgendeine Vergewaltigung vorkommt. Das ist schon fast Pflicht bei ihm. Aber immerhin gut, er hat dann in den 50er Jahren eigentlich eher durch Zufall und durch einen Freund, durch einen Chemiker, die Droge Mescalin kennengelernt und hat dann doch durch diese Droge eine Erfahrung gemacht, die für ihn qualitativ ganz, ganz anders war als alles, was er in der Meditation erlebt hat. Also scheinen die Drogen doch, also zumindest Mescalin oder LSD, Bereiche zu öffnen auf eine Weise, dass man doch wirklich auch von einer Abkürzung sprechen kann. Sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich bestimmte Drogen, die von kundiger Hand zubereitet und verordnet und eingegeben etwas erreichen können, nämlich eine Auflockerung des Charakterpanzers, wie es der Wilhelm Reich genannt hat. Das würde ich sagen, nicht speziell bei Männern. Dass hier also sozusagen die Sperrungen, die Ängste vor dem Verschmelzen, dass die also sozusagen gebrochen werden und damit sozusagen eine bessere Disposition für außeralltägliche Erfahrungen gemacht wird. Das gebe ich gerne zu. Und das könnte man auch vorstellen, dass das beim Huxley der Fall war. Das ja. Nur wissen Sie, ich kenne halt auch wiederum Menschen, die so mit diesem Scheiß Heroin zu tun gehabt haben, Sie verzeihen den Ausdruck, und wirklich abgestürzt sind. Nicht? Und deswegen bewege ich mich in meinem Resonieren ein bisschen vorsichtiger. Nicht? Also das Heroin verdanken wir ja der Bayer-Forschung nebenbei gesagt. Und das ist schon irgendwas ganz, ganz Bösartiges, es ist Chemie. Es ist nicht mehr sozusagen eine gewachsene Sache. Beim LSD würde ich sagen, da müsste man länger drüber reden, um das evaluieren zu können. Aber der Hoffmann, nicht, der die Sache ja entdeckt hat, der hat selber dann eigentlich geschrieben, er wird sich Priester wünschen, eine neue Art von Priestern, die das verwalten. Und das ist eine sehr gescheite Bemerkung, das würde ich auch unterschreiben. Glauben Sie eigentlich, dass solche Erfahrungen, Drogenerfahrungen, die ja repräsentativ für religiöse Erfahrungen sind, die also ein sozusagen Reflex eines bestimmten Seelenzustandes sind, glauben Sie, dass man damit sozusagen die seelische Matrix von der Religion überhaupt entdeckt hat dadurch? Also meine theoretische Position als Religionswissenschaftler und mit diesem Religionsbegriff habe ich mich bei Gott, also jetzt seit 30 Jahren herumgeschlagen, zum Teil völlig unfruchtbarerweise, nicht, weil es immer um eine Etikettengeschichte geht, nicht, die dann von irgendwelchen englischen Philosophen von 1670 erfunden worden sind und heute tut man immer noch in diesem Brei herumrühren. Aber nun, das nun mal gesagt, würde ich meinen, dass der für mich nützlichste Zugang zu einem Religionsbegriff wirklich darin liegt, dass ich sage, die Unterscheidung zu nicht-religiösen Erfahrungen liegt eben gerade in dieser außeralltäglichen Qualität der religiösen Erfahrung. Alles andere, finde ich, ist uninteressant. Nicht? Schauen Sie sich einmal in Jesus Christus an, in der Wüste oder auf dem Berge Tabor. Da erlebt er ja was, nicht, was man nicht alle Tage erlebt. Schauen Sie sich den Moses an vom brennenden Dornbusch. Schauen Sie sich den Mohammed an mit seiner Stimme des Engels, nicht, dem den Koran diktiert. Das sind alles außeralltägliche Wachbewusstseinszustände, wie man heute sagt in der Forschung. Und sehen, schauen Sie sich sogar also in der abgeschwächtesten Form an irgendwelche Kirchenbesucher in deutschen Landen, wenn sie aus dem Gottesdienst rauskommen, sie werden sich so ein bisschen in ihren Kleidern bewegen, sie werden sich so ein bisschen in ihre Kleider wieder zurückschütteln, ganz unmerklich, weil jetzt gehen sie wieder in den Alltag hinaus. Nicht? Das ist sozusagen für mich der Punkt, das habe ich auch in meinem Buch Religionen ein bisschen ausgedrückt, wo man eine Qualität kriegt, die man meinetwegen also in anderen Bereichen der menschlichen Existenz, also im Geschäftsleben zum Beispiel, nicht kriegt. Das ist, würde ich schon sagen. Eine andere Sache ist es, weil Sie sich offenbar eben für Drogen interessieren, dass wir zwei hier möglicherweise von Sachen reden, die, die der heutigen Industriewirklichkeit nicht mehr insofern gerecht werden, als ja die Schlucker und die Fixer und die Giftler heute schon in Richtung, jetzt kommt der medizinische Fachausdruck, Polytoxikomanie gehen. Die werfen ja sozusagen 25 Sachen ein, wie sie es gerade kriegen. Und das ist natürlich der völlige Horror, die völlige Hölle. Die kultivierte Hilfestellung freundlicher Drogengeister in Mittel- und Lateinamerika, nicht, ist natürlich da ganz was anderes als beispielsweise diese grauenhaften Geschichten, die sich bei uns am Pflaster bei diesen Stadtneurotikern abspielen. Das muss man einfach sagen. Wenn ich mir die Kirchen anschaue und frage, was haben die an nicht alltäglicher Erlebnisqualität anzubieten? Dann habe ich den Eindruck, dass die protestantische noch wesentlich mehr als die katholische Kirche in der Hinsicht religiös von einer unbeschreiblichen Armut sind heutzutage. Und dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum viele Menschen da einfach nicht mehr hingehen. Die Frage ist, was könnten eigentlich, weil Sie vorhin auch ein Wort von Hoffmann aufgegriffen haben, dass man neue Priester bräuchte, was könnten eigentlich die Kirchen tun? Was kann man eigentlich machen, um diesem anderen Bereich wieder näher zu kommen? Naja, das Problem habe ich an und für sich nicht, weil mir geht es eher darum, was die Menschen tun und wie man ihnen sozusagen auch ein bisschen raten und helfen kann, dass sie nicht abstürzen bei ihren Bemühungen. Vielleicht sollte ich sagen, Bemühungen um Autonomie. Es wäre ja eigentlich auch denkbar, dass man sagt, diese Mystik, diese Drogengeschichten, diese Meditationsgeschichten sind jetzt mal sozusagen freundlich formuliert Bemühungen heutiger Zeitgenossen und Genossinnen um Autonomie, also um Zugänge zur anderen Wirklichkeit, wenn man sie so nennen will, in der eben keine Pfarrer herumstehen, in der sie sozusagen autonom sind, in denen sie sozusagen eine Form von Wissen bekommen, ein privilegiertes Wissen, dass sie sich selber durch Erlebnisse, durch Erfahrungen erwerben können. Gut, das habe ich nun mal gesagt. Nicht? Was die Kirchen nun tun sollten, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Die katholische Kirche hat ja etwas sehr Ironisches gemacht. Nicht? Sie hat also die ganzen geheimnisvollen Sachen, die sie immerhin noch hatte, durch das Latein, die hat sie also mit einer sehr großen Geste über Bord geworfen, mit dem Ergebnis, dass man jetzt die Gebete auf Deutsch hört oder je nachdem, also in welcher Sprache, und sich fragt, was soll denn das überhaupt noch bedeuten? Nicht, da wird es auf einmal nicht mehr so geheimnisvoll, sondern auch zum Teil also unverständlich, schlicht oder einfach anachronistisch, was in den Gebeten vorkommt. Also ich weiß nicht, ob das sehr, sehr klug war von der katholischen Kirche. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Nicht mit ein paar Meditationskursen in den katholischen oder evangelischen Bildungsakademien ist es sicher nicht getan. Die Tendenz in den Industriegesellschaften, also unter den Menschen, die sich für solche Sachen interessieren, ist die eines freien Experimentierens. Also die ist antidogmatisch, adogmatisch und sehr flottierend. Also die probieren heute eine Sufi-Sitzung, Derwisch-Geschichten und morgen machen sie Zen-Buddhismus und übermorgen ich weiß nicht was, Schamanen-Geschichten. Und am vierten Tag machen sie vielleicht ein ganz gewöhnliches Sensitivity-Training, also ohne religiöse Aura. Und da können die Kirchen gar nicht mithalten, wenn sie nicht ihre Identität verlieren wollen. Es hat ja eine mystische Tradition innerhalb der Kirche gegeben. Und die Kirche hat das doch immer bekämpft. Ja, natürlich, muss sie ja auch. Würden Sie auch sagen, die Kirche hat es deswegen bekämpft, weil die Tendenz der Mystik auch in die Richtung geht, ich bin Gott und wenn ich selber Gott bin oder ein Teil von Gott, brauche ich keine Kirche und keine institutionelle Vermittlung. Höchst gefährlich. Und zwar haben Sie diese Gefahr nicht nur in den christlichen Kirchen, die haben Sie auch im Islam und haben Sie auch bei den Juden. Nicht? Also die ganzen Geschichten, Kabbalah und so, das waren immer heterodoxe Sachen, also abweichlerische Sachen. Auch bei den Islamikern, die Derwische, immer mit schiefen Augen angeschaut worden. Und bei uns, also die Mystiker, die haben immer ein schweres Leben gehabt. Nicht? Und jetzt haben sie das interessanterweise wieder, also ich verfolge es, würde ich sagen, seit den 70er Jahren, kommt von Amerika und ist inzwischen bei uns schon da. Und dann haben sich vor allem die Linken sehr schwer getan mit der ganzen Partie. Das ist ein eigenes Kapitel, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil die natürlich genauso viereckig und genauso zu waren wie die ganzen puritanischen Pfarrer, die Linken. Das ist eine sehr merkwürdige Übereinstimmung. Dass dann bei uns, also auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, eine wirkliche Sehnsucht war nach Außeralltäglichkeit. Die war und ist da und ist eine sehr unübersichtliche Sehnsucht, eine selbstverständlich von den unglaublichsten Geschäftemachern irregeleitete Sehnsucht, aber das heißt für mich noch lange nicht, dass es nicht eine vitale Sache ist. Nur, wie gesagt, Kirche ist in ihrer Definition sozusagen eine reglementierte Angelegenheit. Es sei denn, es handelt sich um kleine Kirchen, um Sekten, sogenannte, nicht wird gerne beschimpfend ausgedrückt, sozusagen spuckend ausgesprochen, das Wort Sekte. Aber das ist sozusagen die kleine Gemeinde. Dort, da müssen wir was an, da ist was anderes. Aber sobald es eine Massenheilsanstalt ist, eine große Kirche mit Pfarrern und Organisation und vor allem Geld, da muss sie, sonst verliert sie die Identität, gegen dieses freie, unkontrollierte Herumexperimentieren mit dem göttlichen Bereich sein. Das war die Sendung Experimentieren mit Gott, Drogen und religiöse Erfahrung. Ezzelino von Wedel im Gespräch mit dem österreichischen Religionsgeschichtler Adolf Holl. Sie hören uns wieder am kommenden Sonnabend, den 2. Januar, um 18 Uhr auf Radio Bremen 2 kulturell. Titel der Sendung: Flaggschiff in Seenot. Wohin treibt das deutsche Allgemeine Sonntagsblatt? Von Johannes Dieterich. In unserer Orgelmusik hören Sie heute die Sonate für Orgel C-Moll, Psalm 94 von Julius Räubke. Ludger Lohmann spielt an der Sauerorgel des Bremer St. Petri-Doms.